soll meine Wohnung offen sein, der sich zu deinen Söhnen zählt. Und statt der Rosenbahn, die ihm die Vorlust zeigt, sich deinen Dornenweg erwählt. Mein Lord, wer soll hinfort nur solche Scheite zieren, in denen sich ein immer Regenblut, ein unerschrockenes Herz und unverdrossener Mut zu aller Arbeit lässt verspüren. Auch ich will mich mit meinen Schätzen bei dem, den du erwählst, stets lassen finden. Den will ich mir zu einem angenehmen Ziel von meinem Leben besitzen, der stets vor sich genug, vor anderen nicht zu viel, von denen sich durch Mühe und Fleiß erworbenen Gaben vermeint zu haben. Ziert denn die ihr Versprechen.